Der Partner dieser Folge ist Brain Effect, ein Unternehmen aus Berlin, welches natürliches Performance Food zur Verbesserung der mentalen und körperlichen Leistung herstellt. Brain Effect verfolgt ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in vielen Bereichen deines Lebens. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und viel Fokus. Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge des besten Wechselzone-Podcast im Podcast-Universum. An meiner Seite begrüße ich momentan nur noch, oder was ist nur noch, aber momentan noch den Adrian. Hi. Wir kriegen wahrscheinlich gleich nochmal einen Gast. Genau. Hallo Adrian, sorry, dass ich jetzt einfach dazwischen gesprochen Alles habe. Alles gut. Ja, kann sein, dass wir noch einen Gast in die Folge reinbekommen. Der Thomas ist leider verhindert. Er kann heute nicht dabei sein. Und genau. Ja, und wie ihr gehört habt, ganz am Anfang der Folge haben wir mit Brain Effect einen neuen Kooperationspartner und ja, freuen uns auch mit Brain Effect kooperieren zu können. Also wie ich finde, die haben sehr, sehr interessante Produkte. Und für alle, die sich mehr für Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden interessieren, unter Brain Effect, brain-effect.com findet ihr mehr Informationen. Und wir haben auch noch einen Gutscheincode für euch mit Wechselzone 20, Wechselzone groß geschrieben. Da gibt es auch gut Prozente auf die Produkte, auf die sehr interessanten Produkte, wie ich finde. Ja, also wenn ihr euch ein bisschen so mit Nahrungsergänzungsmitteln und so dafür interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, schaut mal rein, würde uns auch freuen. Wir haben, wie gesagt, Wechselzone-Code, Gutscheincode für euch, genau. Und könnt ihr einfach in den Shownotes gucken, da haben wir das auch nochmal verlinkt für euch. Genau. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir doch mal in die Folge mit rein, denn wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten. Ja, war viel los in der letzten Zeit. Auf der gesamten Rennszene des Ausdaueruniversums von Chamonix bis nach Nizza. Interessanterweise ist beides Frankreich. Gar nicht weit weg. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ja. aber bevor wir dazu kommen, Lukas, du hast vor wann, 2, 3 Wochen meine Ankündigung gemacht, dass du dich jetzt für Frankfurt vorbereitest und so ein bisschen auch hier im Podcast darüber erzählen willst, wie du dich darauf vorbereitest. Und dann würde ich mal sagen, starten wir zuerst damit, weil du bist ja schon mittlerweile gute 2 Wochen im Training. Ja, ich bin sogar schon 3 Wochen im Training. Oder 3 sogar, die Idee dahinter war, wir hatten ja zu den Marathon, kannst du Marathon folgen, den Trainingsplan selber machen vorgestellt und wir hatten uns einfach gedacht, wir machen so ein bisschen eine Art Selbstversuch, indem wir dann hier drüber reden und ich als Athlet kann dann die Erfahrung und wie das Training bei mir angeschlagen hat erzählen und du als Coach wirst ein bisschen dazu erzählen, wie wir, was du dir dabei gedacht hast, mich hier auf die Straße zu schicken. Und ja, also ich gehe mal kurz die Wochen so ein bisschen durch. Es fing nämlich schon so damit an, dass ich ganz schön geschluckt habe, weil, wie gesagt, ich habe gar nichts bis fast, oder sagen wir, wenig bis fast gar nicht gemacht. War oft auf der Rolle auch dann. Und dann habe ich so in meinen Wochenplan geguckt und dann standen so, glaube ich, die erste Einheit war dann so 12 Kilometer mit 5:10 bis 5:20 Pace plus 6 mal 20 Sekunden und dann ging das so weiter in 2-Tages-Rhythmus am Donnerstag dann 14 Kilometer und also mit da müsste ich jetzt nochmal nichts gucken, ich glaube es waren dann 4 mal 40 Sekunden schnell und am Sonntag gab es dann den ersten langen Lauf mit 18 Kilometer. Es war dann so die erste Woche Und da habe ich auch schon geschluckt, denke ich, du Scheiße, am Ende der Woche habe ich ja dann einiges an Kilometer schon wieder gemacht, obwohl ich davor nicht so viel gemacht habe. Aber okay, es und ich muss zugeben, so der zweite Lauf war schon anstrengend, aber der 18 Kilometer Lauf, ja, also, und das sollte eigentlich ein ruhigen Tempo sein. Und ich muss sagen, da hatte ich ordentlich zu kämpfen gehabt. Eigentlich mit der Distanz, nicht mit dem Tempo, sondern mit der Kraft eher. Und ich ganz schön gehechelt am Ende. Ich muss dazu sagen, es war dann auch sehr, sehr heiß an dem Tag. Aber ja, ich habe das eigentlich ganz gut rumbekommen. Und dann ging es ja wieder am Dienstag weiter, wieder mit... Moment, bevor du so weiter galoppierst. Durchrushed. Ja, du sagst, du warst schon so ein bisschen erschrocken, ne? So von wegen, oh Gott, so viele Kilometer und auch so viele schnelle Abschnitte mittendrin. Wie ging es dir denn nach der ersten Woche? Also jetzt mal von den einzelnen Einheiten abgesehen, aber so insgesamt, wie hast du dich denn gefühlt so nach der ersten Woche Training? Also als die Woche vorbei war, an dem Montag, ging es mir eigentlich gut. Also ich hatte gar keine Probleme gehabt. Also das war jetzt nichts, wo ich sage, also jetzt am Dienstag kann ich nicht mehr laufen. Also aber auch nach der Einheit... ging es eigentlich schon wieder. Also während des Laufens des langen Dings hatte ich schon wie gesagt ein bisschen Probleme, aber als ich dann stehen geblieben bin, weiß ich noch, habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, unterwegs ging es mir so dreckig, aber jetzt könnte ich gerade wieder weiterlaufen. Ja, das Ding ist halt auch der, ne, der Körper, der erinnert sich ja schnell, ne? Also das du bist ja jetzt auch kein Neuling. Du hast zwar ein bisschen Pause gemacht, ne, und hast ein bisschen Just for Fun trainiert und auch ein bisschen was anderes gemacht als Laufen. Aber sobald man einmal so in den, ne, kontinuierlichen Trott ist, klar sind die ersten Male schwierig, ne, das ist halt so, ne, da muss man halt durch. Aber wie wir, glaube ich, am Ende der zweiten Woche hören werden, ging das dann deutlich besser. Das ist nämlich auch das, was ich bei Strava gesehen habe. Ja, ich hatte dann wieder 6x40 an dem Dienstag, also 6x40 Sekunden. Und ich bin nach der Nachtschicht mal losgelaufen. Quatsch, das war Spätschicht. Ich wollte gerade sagen. Ich hatte Spätschicht und bin dann morgens losgelaufen. Und es war aber schon übelst heiß an dem Tag. Das weiß ich noch, weil ich habe mir gerade mal Strava aufgemacht und habe die Einheit genannt, 6x40 Sekunden früh morgens, schon so eine Hitze. Ja, dann hatte ich am Donnerstag nochmal einen 15 Kilometer Lauf gehabt, auch mit 4x40 Sekunden. Und am Freitag hatte ich einen Regenerationslauf von 10 Kilometer. Und am Sonntag dann wieder ein 20 Kilometer langen Lauf. Und ich muss leider sagen, danach ging es mir richtig dreckig. Das lag aber nicht am Training, sondern ich glaube, ich habe mir einen Sonnenstich geholt oder so. Ich hatte so Kopfschmerzen und ich war einfach nur fertig. Ich wollte eigentlich noch weg, aber ich habe das dann abgesagt, weil ich mir ging es echt übel an dem Tag. Ich hatte zwar Wasser dabei, aber anscheinend nicht genug. Ich weiß noch, dass es sehr, sehr heiß war an dem Tag. Und danach war nicht mehr viel mit mir anzufangen. Aber wie gesagt, das lag nicht am Training, das lag eher wahrscheinlich in der Sonne. Also von daher, ich habe mir jetzt mal auf meinen Einkaufszettel habe ich mir auf jeden Fall meine Laufkappe draufgeschrieben, weil ich habe in meinem Leben noch nie eine Laufkappe besessen. Ja, so ein Sonnenstich ist natürlich was ganz, ganz Übles. Aber wie ging es dir auch da nach der zweiten Woche? Wie liefen die Einheiten so auch jetzt mal von der bösen Erfahrung am Sonntag mal abgesehen? Ja, so während der Woche hatte ich dann so, also ich sag so mittendrin an dem Freitag, da habe ich schon gedacht, na, jetzt nochmal laufen, das ist wird schon ein bisschen schwieriger. Also ich habe da schon gemerkt, dass es eigentlich nicht in dem Zweitagesrhythmus, da hatte ich nicht so, ich sag mal, die Lust aufzustehen, sag ich mal. Aber dennoch bin ich dann laufen gewesen und danach ging es mir wieder gut. Und ja, der Sonntagslauf, da hatte ich ja keine Probleme. Also wie gesagt, während des Laufens hatte ich jetzt keinen hatte ich nicht das Gefühl, dass es mir schlechter ging oder so. Also mir ging es auf jeden Fall deutlich besser als nach den 18 Kilometer, beziehungsweise während des 18 Kilometer, nur danach. Also als ich zu Hause ankam, da war ich, da ging es ratzfatz, nachdem ich angehalten habe, da wurde mir schlecht und die Kopfschmerzen und sonst was. Aber wie gesagt, während des Laufens war ein Unterschied wie Tag und Nacht zu der Woche davor. Ja. Okay, wie waren die kurzen, schnellen Abschnitte? Wie liefen die? Ja, ich muss sagen, die machen schon übel Spaß, aber diese 40 Sekunden, die sind übelst hart, weil man dann doch ein bisschen, also stellenweise, weil man doch ein bisschen unterschätzt, wie lang 40 Sekunden sind. Und wenn du dir jetzt eine Strecke aussuchst, denkst du, okay, und du läufst, oder ich sag mal so, du fängst jetzt hier an, ja, also wenn es auf dem Trainingsplan steht, 4x 40 Sekunden und 2 Minuten locker dazwischen, so, dann fängst du ja irgendwann an und musst ja quasi diese 4x40 hintereinander mit den 2 Minuten. Und dann kommst du an einer Strecke, wo es dann halt auch mal ein bisschen bergauf geht, und wenn du dann halt deine 40 Sekunden den Berg dann hoch sprinten musst, dann ist das schon stellenweise sehr lustig dazwischen, sagen wir es mal so. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt, wie gesagt, wir trainieren ein bisschen anders als sonst. Diese schnellen Antritte in dem Lauf hatten wir vorher nie gemacht eigentlich. Oder selten. Ja, selten, ist ja Quatsch. Genau. Ja. So jetzt mal so ein bisschen mal auch aufzuklären, warum wir das jetzt machen, Anfang des Trainings. Also es ist aus dem Grund, dass wir zum einen deine Laufökonomie verbessern wollen, ne? Auch so ein bisschen das neuromuskuläre Spiel verbessern wollen, ne? Das alles, was ich auch in der Vergangenheit immer wieder so zu Strides sage, ne? zu den Steigerungsläufen und so, ne? Das wirkt sich einfach auch in vielen Bereichen, ne? Von Laufökonomie über neuromuskuläres Zusammenspiel, auch über dadurch gewinnst du auch einfach spielerisch, ne, wenn du es immer wieder wiederholst und mal 20 Sekunden, mal 30, mal 40, ne, damit, wenn man da so damit spielt, von Einheit zu Einheit, ist das auch eine Art Intervalle, ne, die dir auch so ein bisschen Speed geben, ne, und das ist das, was ich gemeint habe mit da sah auf Strava etwas besser aus, weil so deine, oder auf Final Search, ne, womit ich arbeite, sah das schon etwas besser aus von der Pace und auch, ich hatte das Gefühl, ne, dass du so langsam reinkommst, ne, was aber auch normal ist, ne, aber daran bleiben wir noch, ne, noch einen Moment dazu, dabei, aber dann irgendwann werden die Intervallabschnitte halt länger, ne. Es werden immer wieder mal auch diese kurzen Dinger vorkommen, weil ich die wirklich sehr praktisch und auch sehr, sehr hilfreich finde, aber der Fokus switcht dann ein bisschen auf längere Intervalle, aber das ist es noch, eine, ist noch nicht in Sicht, sage ich mal so. Der zweite wichtige Punkt ist halt, so viel Kilometer zu sammeln in den nächsten Wochen, wie es geht, ne, ohne dass du dich halt verletzt, ne, das sind halt so im Endeffekt auch so die zwei Schwerpunkte, ne, wo wir jetzt daran arbeiten, also zum einen die schnellen kurzen Intervalle, ne, oder Steigerungsläufe und Intervalle, und zum anderen halt eine kontinuierliche Steigerung deiner Kilometer. Mal schauen, ne, wie weit es da halt geht bei dir. Du hast ja nie richtig viele Kilometer im Marathon-Training gemacht. Ne? Mal gucken, wie wir das dieses Jahr machen. Aber der Plan, beziehungsweise so die momentanen Schwerpunkte. Genau. Und ich habe ja noch eine Woche jetzt hier, die letzte gehabt. Da war ich am Dienstag, hatte ich dann 4x40 mit 2 Minuten locker dazwischen. Da ging es mir richtig gut. Also ich habe das, da hatte ich ja schon Urlaub gehabt, und ich bin noch bevor wir weggeflogen sind, am Dienstag nach Mallorca geflogen, und da bin ich morgens nochmal die Runde gelaufen, 14 Kilometer lang war die, und ich bin dann, habe diese 4x40 dann am Ende auf der Laufbahn gemacht. Bin ein paar Mal im Kreis gelaufen, und diese ganze Einheit hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Die hat mir auch nicht so jetzt kräftetechnisch viel abverlangt, muss ich sagen. Kann auch daran liegen, dass es ein bisschen kälter wird. Man weiß ja, ich bin da ein bisschen besser, wenn es wenn es kälter ist. Ja, und dann Donnerstag hatte ich dann ein 12-Kilometer-Läufchen gehabt. Ich glaube, ich hatte dann 8 mal 20 Sekunden. Das hatte ich jetzt hier leider nicht aufgeschrieben, weil die Einheit heißt nur Port Alcudia and Back. Also bin dann vom Hotel nach Port Alcudia gelaufen, das so ungefähr 6 Kilometer hingekriegt und bin dann wieder zurückgelaufen. Und da ist ja wirklich komplett flach. Also ich meine, wenn man sieht, ich bin am Dienstag hier zu Hause noch eine ganz normale Runde bei mir gelaufen durch die Stadt und hatte 102 Höhenmeter und in Alcudia hatte ich 34. Ja, und eigentlich am Sonntag, aber ich habe es am Montagmorgen gemacht, hatte ich dann meine lange Einheit gemacht von 23 Kilometern. Ich habe mir dann eine schöne Strecke auf Komoot gemacht und weil ich muss ja sagen, also Alcudia ist für lange Strecken nicht so dankbar. Ja, also ich bin auch kein Freund, der jetzt wirklich, keine Ahnung, 6-mal hin und her läuft, weiß ich noch, Port Alcudia zum Hotel und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Da hatte ich eigentlich auch wenig Lust drauf, ehrlich gesagt. Und habe mir dann über Komoot eine gute Strecke, die auch ein bisschen, sag ich mal, anspruchsvoller war, weil wenn man jetzt vom Alcudia, wenn man jetzt vom Meer aus quasi im Rücken sich zum Meer stellt, Richtung Alcudia guckt, dann sieht man so zwei Berge. Und da konnte man hoch, habe ich gesehen. Das war auch eine super Mountainbike-Strecke, habe ich dann später herausgefunden, weil da gab es richtig coole Singletrails und so. Und da ja, bin ich dann hoch morgens, also ich bin glaube kurz vor 7 bin ich los, habe nochmal geguckt, wann die Sonne da aufgeht und bin dann auf den Berg und da oben gab es halt einen schönen Sonnenaufgang, den habe ich dann gesehen und bin dann wieder runter, aber ich muss sagen, dieser Berg, also ich habe mal später, habe ich mal in den Prozentzahlen geguckt und er hat stellenweise 18%, also das war schon ordentlich, da hochzulaufen. Ja. Das, ja, und dann bin ich halt runter vom Berg und dann ist es halt Richtung Alcudia und Port Alcudia und dann am Meer entlang da, an dieser Strandpromenade, bis zum Hotel zurück hatte ich dann, also laut Garmin hatte ich nicht ganz 23 Kilometer, aber laut Komoot hatte ich 24,6, also irgendwas dazwischen ist die Wahrheit. Ich muss dazu sagen, ich habe auch, als ich ein paar Fotos gemacht habe, vergessen hin und wieder meine Uhr anzumachen. Also kommt das schon vielleicht hin, dass es ein bisschen mehr war im Endeffekt, aber schadet ja auch nicht. Und da wollte ich hier nochmal den Niklas grüßen, der mir einen guten Tipp gegeben hat, als ich die 12-Kilometer-Strecke gelaufen bin, weil er gesagt hat, ich soll da mal diesen blauen Weg langlaufen, der am Meer da lang geht, den habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, aber er war da anscheinend schon mal und hat mir da einen Tipp gegeben, ich soll immer da langlaufen, war echt ganz cool, dann mal am Meer langlaufen, aber das Problem war einfach, dass es das irgendwann einfach aufhört, weißt? Dann läufst du irgendwann nur noch auf Sand. Das wird dann so, wie soll ich sagen, so ein brüchiger Boden mit Sand und dann hört es irgendwann komplett auf und ist nur noch Sand und dann bin ich dann halt irgendwann rechts abgebogen und bin wieder Straße gelaufen. Aber ja, ansonsten, ja, wie gesagt, ja, sehr, sehr schön da auch zu laufen. Hat echt Spaß gemacht. Und da so ein bisschen so die Gegend läuferisch zu erkunden. Und natürlich ein riesen Bike. Ja, wie soll ich sagen, Hochburg da, also was da an Gruppen, also wirklich so mit 8, 9 Mann an mir vorbeigefahren ist, das ist unglaublich, ja. Also Rennräder, ja, sehr, sehr viele Mountainbikes und E-Mountainbikes auch unterwegs und du konntest sogar E-Rennräder ausleihen, was, naja, ja. Eine Schande. Ja, cool, also ich meine, so auf Mallorca, beziehungsweise überhaupt im Urlaub, da vergeht die Zeit dann wie im Flug, ne? Also da kann man laufen und laufen und laufen irgendwie, ne? Gerade wenn man jetzt noch mal ein paar schöne Aussichten hat. Das ist schon, ja, ganz cool. Aber wie gesagt, ich fand das ein bisschen problematisch mit der Strecke. Also gerade jetzt, also sag mal so, bis 15 Kilometer ist gar kein Problem. Ja? Also bei Garmin gibt es ja die Funktion, wenn man auf Training geht, da kann man ja so eine Strecke erstellen. Und da kann man sich sogar eine Strecke, gibst du quasi deine Kilometeranzahl ein, sag jetzt mal 20. Und ja, dann steht da entweder zufällig Nord, Süd, Ost oder West. Und dann gibst du irgendwas ein, wo du in welche Richtung du laufen willst. Und dann erstellt er dir eine Strecke. Aber als ich 23 eingeben hatte, dachte er, existiert nicht. Also so, okay. Da habe ich selber versucht. Das Problem ist halt aber, du läufst dann, wenn du, sag ich jetzt mal, nur diese Hauptstraße von Port Alcudia runter läufst, so Richtung, also am Meer entlang, sag ich jetzt mal, jetzt aber nicht am Meer, sondern an der Straße, die parallel zum Meer verläuft, dann läuft man irgendwann gar nicht mehr auf dem Bürgersteig, sondern auf dem Dings, auf der Straße, beziehungsweise auf der Seitenstraße. Ja, das ist dann halt auch nicht so toll, gerade bei dem Hauptverkehr, der dann, weil das ja auch die Hauptstraße, Verbindungsstraße zu dem nächsten Ort ist, ja, also da muss man gucken, dass man irgendwann runterkommt. Und ich bin, als ich von dem Berg runter war, war ich auch auf einmal so dicht an dieser Autobahn, weil da gibt es ja von Palma bis nach Alcudia gibt es ja diese Autobahn, und ich war da so dicht dran und ich war dann echt froh, dass ich irgendwann rechts rein konnte, weil, also morgens ging es da schon gut zur Sache und ja, da ja, war ein bisschen unschön, sag ich mal, weil du wirklich neben der Straße gelaufen bist. Also ich hatte da kein Gehweg oder sowas gehabt. Das ist dann halt manchmal in diesen Ländern, kennen wir ja, auch aus Portugal schon, dann hört der Gehweg auf. Aber eine witzige Geschichte habe ich noch, die musste ich, ich muss sagen, dass, also das, ich würde nicht sagen, das ist typisch ich, aber ich musste es auf jeden Fall zum Besten geben. Ich bin ja mit Mut gelaufen, es war so Kilometer 15 oder sowas, also war schon ein bisschen fortgeschritten, muss ich sagen. Ich war ein bisschen müde noch, weil ich ja früh aufgestanden bin und ich, und also wer Mallorca oder beziehungsweise Spanien, glaube ich, allgemein war, der kennt ja diese kleinen Wege, ja, diese wirklich, also da passt eigentlich nur ein Mensch drauf, und wenn man ein bisschen korpulenter ist, dann passt man gar nicht so richtig drauf. Die sind wirklich überhaupt nicht breit. So, und dann machen die Spanier das, ich sage jetzt einfach mal Spanier, kann das sein, dass nur in Mallorca ist, die machen das einfach so, dass sie die Schilder einfach auf den Gehweg stellen. So, und ich laufe da so lang die Straße und dann sagt mir Komoot, sie haben die Strecke verlassen, werfen sie einen Blick auf die Karte. Und ich hole mein Handy so raus und guck auf die Karte, und in dem Moment, man spürt ja, wenn irgendwas vor einem ist, und ich hab reflexartig meine Hand hochgezogen und bin quasi mit meinem Handgelenk und so halb mit der Stirn bin ich gegen diese gegen diese Stange von diesem Verkehrsschild, wo 40 drauf stand, gelaufen. Okay. Aber das Schlimme war, hinter mir war noch ein Auto, also der hat das auf jeden Fall gesehen, das Schild hat übelst gewackelt, aber ich habe mir so, das Handgelenk tat mir so weh, ich musste die Uhr ausziehen und ja, wenn ich jetzt dran packe, tut es immer noch ein bisschen weh, also ich bin da ordentlich Schmackes dagegen gelaufen und das, ja, seitdem trage ich die Uhr auf der rechten Seite, weil ich normalerweise auf der linken Seite trage, weil ich kann meine Uhr da nicht anziehen, das ist so, aber ich musste auch innerlich ein bisschen lachen, weil das eigentlich total bescheuert ist, aber so besser ist Handgelenk wie Kopf. Ja. Also ich habe wirklich, das Handgelenk hat einiges abgehalten, aber wie man schon gehört hat, der Stoß war schon heftig. Also naja, ich habe es nach Hause geschafft, sagen wir es mal so. Ja, sehr gut. So ist das. Das war soweit dein Training. Ja, haben wir jetzt so ein bisschen jetzt auch aufgeklärt, was jetzt momentan deine Schwerpunkte sind und wie es dir so dabei geht. Noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Ja, ich hatte gestern ein Training, konnte ich nicht machen, weil wir nach Hause geflogen sind erstens hätte ich noch früher als gestern aufstehen müssen, um überhaupt einen Lauf zu machen, und den wollte ich heute nachholen, aber wir hatten heute private Termine, da konnte ich das auch nicht machen, und private Probleme, ja, das hatten wir im Vorgespräch schon, warum ich auch ein bisschen später nach Hause gekommen bin. Deswegen muss ich diese Einheit jetzt leider ausfallen lassen. Das ist so meine erste in diesem gehört auch dazu. Ich weiß nicht, ob du noch mal mir eine reinhaust die Woche, aber morgen geht's wieder weiter. Einfach weiter im Plan. Ist genau, jetzt so. Beste Überleitung. Genau. Und zwar springen wir jetzt mal von schönen Alcudia ins Festland wieder, zu nicht minder schönen Chamonix, wo ich meinen Sommerurlaub verbracht habe. Aber es soll jetzt nicht um mich gehen, sondern um das Ultra Trail de Mont Blanc. Das Ganze ist ja schon mittlerweile, fast 2 Wochen her. Ne? Das fand zwischen 26. August und 1. September statt. Wir haben mittlerweile den 1. September, also sind wir ein bisschen spät dran, was das Ganze angeht. Was etwas schade ist. Ich weiß nicht, inwieweit du UTMB auf YouTube verfolgt hast, weil man hat wirklich die Möglichkeit gehabt, das Ganze wirklich live zu verfolgen. Und zwar Stunden und Stunden und Stunden lang. Hast du dir was davon angeguckt? Weißt du irgendwas von den Rennen? Nee, ich hätte mir da jetzt nichts angeguckt. Das war unsere erste Urlaubswoche sozusagen. Ach so, da warst du schon im Urlaub. Das Wochenende. Wir waren nicht im Urlaub, aber wir waren da, gerade das Wochenende waren wir noch unterwegs. Also wir waren okay. da, privat weg. Also ich hatte da, ja, aber wir hatten ja in unserer Gruppe, die wir da noch vom Zugspitz hatten, hatten wir ja noch ein bisschen ausgetauscht und ich habe das so ein bisschen mitbekommen, was die Jungs da so reingeschrieben haben. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nichts jetzt großartig was zu den Rennen sagen. Ja, also wie es ausgegangen ist und so weiter. Wissen die meisten, die sich dafür halt interessieren. Das ist jetzt irgendwie, das wären jetzt Old News sozusagen. Was mir halt aufgefallen ist, ich habe es jetzt auch, sage ich mal, ich habe mich jetzt nicht stundenlang vorm Fernseher gesetzt und mir das angeguckt, aber doch so das eine oder andere Rennen, da habe ich auf jeden Fall nochmal reingeschaltet und nochmal versucht, das zu sehen, beziehungsweise auch so zwischendurch oder mal das Ende zu verfolgen und so weiter. Was man grundsätzlich sagen muss, ist, ich fand die kürzeren Rennen, ne, also zum Beispiel CCC, TDS oder OCC oder OCC, ne, wie man halt dazu sagt, fand ich irgendwie spannender, interessanter als das eigentliche, ne, quasi Hauptprogramm UTMB. Ne, bei den, ich meine, jeder, wie gesagt, der sich dafür interessiert, wird es wissen, Courtney Duarte hat bei den Frauen gewonnen und zwar deutlich gewonnen, ne, mit einer Stunde Vorsprung, ne, 24 Stunden 34 hat sie gebraucht und zweite war die Christine Berglund, die hat 25 Stunden 34 gebraucht, also eine Stunde war sie langsamer. Ich meine, da haben wir schon mal eine Rennen gesehen, die waren etwas enger. Also, ich muss sagen, also da hat es so ein bisschen gefehlt an irgendwie, ja, also in meinen Augen war das Rennen irgendwie schon schnell entschieden. Ne? Also, und dabei muss man auch sagen, dass die Courtney Dewater, die das Western States aufgeben musste aufgrund einer Hüftverletzung, ne, an der sie da schon wirklich lange zu knabbern hatte, die hatte da wirklich gekämpft, ne? Die hat wirklich versucht, nur ihre Pace zu halten und richtig in sich zu gehen und ja, man hat sie nun angemerkt, dass das alles andere als easy ist, ne? Ich weiß nicht, ich muss ja auch sagen, die anderen Frauen, die da jetzt in der Startliste stehen, die sagen mir nicht unbedingt was. Gerade so eine Zweit-, Drittplatzierte, das sind welche, die sind vorher ausgestiegen, beziehungsweise erst gar nicht gestartet, sodass Courtney Dewater ohne die anderen, despektierlich zu sein, die hatte recht leichtes Spiel, ne? Sie ist halt einfach eine klasse Läuferin, dass auch wenn sie nicht in Topform ist, auch das Rennen gewinnt und zwar so deutlich. Ne? Darauf will ich eigentlich hinaus, ne? Dass sie zum einen eigentlich nicht in super Form war, aber trotzdem super deutlich gewonnen hat, ne? Weil halt so die Konkurrenz nicht so stark war, ist so mein Eindruck gewesen. Bei den Männern, bei UTMB-Rennen, hat ja der Paul Capel gewonnen, den kennt man, und auch den Zweitplatzierten und Drittplatzierten und so weiter, also das war, da waren schon Leute, da war das Rennen schon viel enger, auch wenn auch da viele gar nicht gestartet sind, beziehungsweise das Rennen aufgegeben haben im Vorfeld, hat Paul Capel wirklich das Rennen auch in 20 Stunden 19 gewonnen vor Xavier Thévenard, den Gewinner vom letzten Jahr, in 21.07. Man muss dazu sagen, dass Paul Capel von vorne, von Anfang an eine wirklich sehr, sehr schnelle Pace angegangen ist und von Anfang an so quasi als Erste vorgelaufen ist und das eigentlich so durchgezogen hat. Ne? Ich glaube, die anderen haben gedacht, okay, lassen wir ihn laufen, den kriegen wir eh. Aber dem war nicht so. Der gute Mann hat das tatsächlich komplett durchgezogen, von Anfang bis zum Ende. ist er das Rennen von vorne gelaufen und wirklich in großer Manier gewonnen. Das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, das Rennen fand ich schon etwas interessanter als das der Frauen. Aber wie gesagt, alle anderen Rennen, ne, die kürzeren Dinger wie CCC, TDS, da war irgendwie, fand ich, mehr Spannung drin. Ne? Da waren die Abstände nicht so groß. Ich glaube beim CCC war das. Da waren die Abstände wirklich sehr klein. Ich habe jetzt leider nicht die Ergebnisliste vorliegen, aber das sind sogar, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometer vom Ziel, waren irgendwie der Erste und Zweitplatzierte noch zusammen. Also es war schon alles viel enger. Irgendwie fand ich alles etwas interessanter. So mein Eindruck davon, ja, von dem Rennen. Ja, Ja, wie waren so die Übertragungen da? Das würde mich auch mal interessieren. naja, ich fand's gut. Also wie gesagt, es waren, also die On-Air-Zeit, die war wirklich, also die waren stundenlang live dabei. Ne? Also ich habe auch nicht komplett durchgeguckt. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, die haben diese Rennen komplett live übertragen. Natürlich ist das in diesem hochalpinen Gebiet nicht immer einfach, da einwandfreie Bilder zu bekommen, aber ich fand die Qualität, fand ich nichtsdestotrotz gut. Ne? Das war schon okay. Auch die Kommentatoren, die haben sich, ja, hatten viel zu erzählen, hatten sich oft abgewechselt, haben andere Läufer und Läuferinnen als Co-Kommentatoren dabei gehabt. Also es war schon sehr abwechslungsreich. Natürlich, weißt du, setze ich mich jetzt nicht irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden vom Fernseher und gucke mir das an, sondern ne, dann halt stellenweise schaue ich mal rein. Aber wie gesagt, was ich gesehen habe, war schon von der Qualität gut, ja. Ja, aber das ist ja doch schon mal eine kleine, ich sag mal, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, wenn sie dann halt auch mal von so einem Event, Naja, also ja, sag kleine. mal, Dauer, ja, Ja, nein, kleiner ist wahrscheinlich ein Schritt kleines Event, aber kann man nicht sagen. Also ich muss schon eher sagen, das ist ein Riesenschritt. Ne? Also UTMB wird ja immer größer, immer populärer. Und auch die Übertragung, die wird von Jahr zu Jahr wirklich richtig, richtig gut. Ne? Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich habe mal was ganz Interessantes zu dem Thema gehört in einem US-amerikanischen Podcast, und zwar, dass die Macher des UTMB, ne, beziehungsweise die Marke UTMB, die strebt das, ne, was also, oder sie will das dem Ironman-Label nachmachen. Also, ne, Chamonix soll so quasi so die Mekka des Trail-Laufens sein, wenn sie das jetzt nicht schon ist. Aber halt, ne, so aus sportlicher Sicht soll das auch so dieses, ne, so dieses Event sein. Ne? So wie es der Ironman ne, auf Hawaii ist, so soll es, ne, so, das Gleiche soll man mit UTMB verbinden, ne, in Chamonix. Das ist so, wonach die Macher streben. Und ja, also wie gesagt, das Ganze wird von Jahr zu Jahr professioneller und größer aufgezogen. Und schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Ja, aber wie gesagt, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist ja ein Event, was weltweit übertragen wird, und es gibt ja halt weltweit ja halt auch verschiedene Zeiten, und wenn sie dann halt quasi permanent live sind, ja, dann ist das ja auch super für den Sport, weil sie, es stehen Leute auf und keine Ahnung, setzen sich auf die Rolle und dann können sie es halt gucken, ja, egal wo sie gerade auf der Welt sind, ja, und Ja, wenn dann klar. halt, ja, YouTube macht mu also. möglich, gell? Und ja, wie gesagt, also von der Übertragung her ist es schon wirklich ja, sehr gut. Nur halt das, ne, gerade so lange Events von 100 Kilometer und deutlich darüber hinaus ist halt was, ne, wo du dich jetzt nicht einfach dahin hockst und sich das Ganze von A bis Z anguckst. Ne? So viel Zeit hat man Ja. nicht. Da muss man halt gucken, was für eine Masse an Leute man ansprechen möchte, weil im Ja. Endeffekt, wie du sagst, entweder läufst du nebenbei, ja, für die ganz hartgesottenen, die dann ihren Laptop wahrscheinlich daneben legen, irgendwie auf die Couch und dann lassen es halt laufen. Oder ja, wenn man halt wirklich eine Rolleneinheit macht oder so, und dann Ja, aber auch sieht man selbst dann da nebenbei, dass halt. ist es so ein bisschen reingucken, ne? Weil die Stunde auf der Rolle oder von mir aus auch Ja, zwei, klar. ne, das ist ja für dieses Rennen ist das wirklich nur ein Bruchteil. Ja, aber wie gesagt, aber ich find's gut, es geht in die richtige Richtung und ja, schauen wir mal, wie es halt weitergeht damit, ne? Da darf man gespannt sein. Definitiv. Gut, so viel zum UTMB. Wir haben nämlich noch ein interessantes Rennen. Und zwar, wir bleiben jetzt diesmal in Frankreich, gehen wir aber noch weiter nach Süden wieder, nach Nizza. Lukas, auch das hast du, glaube ich, nicht wirklich mitbekommen, ne? Da warst du nämlich auf Mallorca. Genau, da habe ich auch nur Bruchteile von Nachrichten mitbekommen. Ich wollte gerne auf dem Laufenden gehalten werden, wie es aussieht, denn ich hatte da keine Möglichkeit, das zu gucken. Komischerweise hat mein Handy dann gesagt, nö, dieser Dienst wird hier in ihrem Land nicht angeboten. Also irgendwie konnte ich mich da nicht einwählen, weil da die mir das verboten haben, sagen wir es mal so. Aber so ging es mir wirklich mit vielen Sachen. Also ich wollte auch hier, die NFL ist ja gestartet, sehr interessant auch für die, die es vielleicht verpasst haben, aber ich glaube es weniger, zumindest die Leute, die es kennen, wissen ja, wann es startet, aber ja, wie gesagt, 100. Saison und es startet furios, viele, einige sehr krasse Überraschungen und einige sehr krasse Spiele. Aber das Ja, aber wie Ganze gesagt, würde doch auf Facebook übertragen. Könntest du das nicht gucken auf Ironman Now? ich bin mal ganz ehrlich, ich wähle mich mit meinem Handy nicht auf Facebook ein. Okay. Also so wichtig war es mir dann doch nicht. Und ja, gut, im Urlaub hat man noch andere Sachen zu tun, als das zu gucken. Ich hätte zwar gerne da jetzt irgendwie bei denen über die Seite versucht zu streamen, aber wie gesagt, da ging gar nichts. Und die sagt mir immer, dass ich das in dem Land, wo ich gerade bin, nicht streamen kann. Ich habe ein bisschen was versucht zu tricksen, aber das hat auch nicht funktioniert. Aber ja, lass uns doch, bevor wir das Thema angehen, unseren Gast noch dazu holen und ja, dann melden wir uns doch gleich wieder. Alles klar. So, da sind wir wieder aus unserer Päuschen. Wir haben unseren Gast und ich brauche ihn nicht vorstellen, denn er sagt nur kurz Hallo und dann wisst ihr sowieso, wer es ist. Moin. Genau. Gut, Servus Hallo Henning. Henning. Ja. Hallo Lukas, hallo Wir Adrian. hallo, hallo. Wir haben dich jetzt mal dazu geholt, weil auch du uns ein süßes Bild von dir auf der Rolle geschickt hast, mit Laptop auf dem Schoß oder auf Lenker, sagen wir es mal so. Und du hast nämlich auch die 70.3 WM geschaut. Du sagst, das jetzt leider nur die Männer. Aber nichtsdestotrotz wollen wir doch mal ganz kurz auf die Frauen gehen. Ich sag dazu, ich habe leider gar nichts davon gesehen, deswegen bin ich hier derjenige, der die dummen Fragen stellt. Aber ich sag's mal so zu den Frauen: ja, Schwimmen war eigentlich relativ langweilig. Lucy Charles wie Naja, immer. langweilig war es nicht, aber es war halt, ne, Aber eine Minute Vorsprung, also sehr auf die Distanz ist schon übersichtlich, wer da krass. als erstes aus Ja. dem Wasser rauskommt. Ja. Das ist ja bei Männern wie bei Frauen immer das Gleiche momentan. Also ich muss sagen, ich habe das Ergebnis gesehen und ich muss sagen, also Adrian und Thomas, die hatten recht gehabt im Vorfeld. Muss ich mich echt daran erinnern, weil sie sagten, die Lucy Charles wird vorne wohl nichts mitsprechen, weil dieser Radkurs sehr anspruchsvoll ist. Und ja, als ich das Ergebnis gesehen habe, musste ich genau an diese Worte von euch denken. Ja, aber ich habe, wie gesagt, mir vorhin schnell nochmal die Highlights reingezogen, damit ich wenigstens was gesehen habe. Und ich habe halt gesehen, dass sie ein Penalty gefahren ist. Wie ihr mir gerade geschildert habt, wegen Drafting. Ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, warum. Wie gesagt, nur, dass sie reingefahren ist. Ansonsten war ich, also ich war sehr, sehr überrascht von Holly Lawrence, die ein anscheinend richtig krasse Performance da geliefert hat. Aber also ich habe das mal so gelernt, dass umso mehr Haut du versteckst, umso mehr, umso besser ist das für die Aerodynamik. Aber sie ist ja, ich sag mal, mit dem Badeanzug gefahren. Macht sie ja immer. Ja, das habe ich nämlich auch gesehen und da habe ich mir auch gedacht, krass. Ja. Ja, gell? Für die Leistung, also wenn die sich mal, was ich komplett einkleiden würde, dann wäre sie vielleicht sogar noch schneller. Also weil, also Haut bremst ja, das ist ja erwiesen. Ja. Von daher, also sie hat ja wirklich ab Oberschenkel, Anfang bis unter den Bein fast gar nichts an Stoff. Und das, also. Naja, Oldschool-Triathlon, ne? Sagen wir mal so. Ja, mag ja sein. Ganz klar, Oldschool-Triathlon und man sieht ja, dass das eigentlich nicht allzu viel zu bedeuten hat, denn die Gute ist halt Zweiter geworden am Ende. Mit wirklich einer super Schwimmperformance, eine super Radperformance, wo sie wirklich der Daniela Riff anfangs erstmal so ein bisschen weggefahren ist, in Anführungsstrichen. Ob die Daniela Riff nicht wollte oder nicht konnte, sei jetzt dahingestellt. Ich tippe auf das Erste. Und am Ende auch noch einen guten Halbmarathon gelaufen ist. Ne? Also von daher, das war so für mich, sage ich mal, so die Frau, die da jetzt irgendwie am meisten irgendwie Spaß gemacht hat zu gucken, weil sie wirklich das Ganze sehr offensiv angegangen ist. Ne? Wobei man zu Lucy Charles auf jeden Fall sagen muss, mit ihrer Penalty, ne, oder ohne ihre Penalty würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen, ne? Wäre sie vielleicht ein bisschen weiter vorne als Platz 5. Aber gut, so ist es, ne? Ich denke mal, hätte sie sicher auf dem Rad auch noch mal ein bisschen mehr Gas gegeben, ja. Weil die Motivation auch einfach da ist, ne? Weil 5 Minuten sind 5 Minuten, das ist ja schon, ja, boah, das ist nicht ohne, ja, das ist, ne? Nicht ohne, bei der, ne, Distanz. Das stimmt, auch auf der Strecke. Vor allem, also ich habe ja als Ergebnis, können wir ja mal gerade sagen, Daniela Rief erste mit 4 Stunden 43, dann Holly Lawrence mit 4 Stunden 27. 4 Stunden 23, genau. Holly Lawrence 4 Stunden 27. Imogen Simmons mit 4 Stunden 28. Dann Chelsea Sodaro mit 4 Stunden 31. Und dann kommt Lucy Charles mit 4 Stunden 31. Also die 5 Minuten könnt ihr mal rechnen, wo sie dann wahrscheinlich wäre, wenn die nochmal abgezogen sind. Also das ist dieses Jahr schon quasi in Schlagdistanz, aber gut. Also wenn man Daniela Rief ist halt, glaube ich, bei den Frauen ist das wirklich, die setzt da wirklich Maßstäbe, ne? Ja, muss man so sagen, ne? Zum 5. Mal die Halbdistanz gewonnen, ne? Die zum 5. Mal 70.3 Weltmeisterin, also ja, das ist schon eine eigene Liga, ne? Also das muss man sagen. Ja. Und was da bei dem Rennen wirklich sehr gut war, ist halt, ne, dass sie erst auf der Abfahrt, ne, da hat man gesehen, wie gut sie abfahren kann, ne, aber bis dahin hat sie wirklich Geduld bewiesen, hat sie nicht davon irgendwie irren lassen, dass Holly Lawrence da irgendwie auch mit Lucy Charles, ne, anfangs weggefahren sind, hat da ihr Ding durchgezogen und dann am Ende noch mal ein 1:18er Halbmarathon. Ja, das ist schon stramm. Ich muss, du sagst, Lukas, der Thomas und ich haben wir da irgendwie auf Lucy Charles irgendwie, da lagen wir richtig mit der Vorhersage. Allerdings hatte ich die 6. Platzierte, die Radka Kallefeld, und die 9. Platzierte, Emma Pellent, habe ich irgendwie weiter vorne gesehen. Also ich glaube, die sind beide da jetzt nicht so zufrieden. Gerade Radka Kallefeld, also die hat bis zu dem Rennen da schon ziemlich gerockt, hat sehr gute Ergebnisse geliefert auf der Strecke. Aber ja, Nizza ist halt, war jetzt irgendwo da ein ganz anderes Rennen. Ne? Ja, also allein wenn man mit den Höhenmetern da, ne, auf der Radstrecke, ich glaube, da pumpt man sich die Beine schon ganz schön auf. Ne? Definitiv. Definitiv, ja. Ja, was man noch aus deutscher Sicht sagen kann, Laura Philipp und Anna Haug haben kurzfristig, sag ich jetzt mal, abgesagt so daher nicht, sag mal, die bekannten Namen in deutschen in der Triathlon-Szene waren nicht dabei. Auf Platz 20 die Anne Reischmann mit 4 Stunden 49, dann, wie gesagt, 20. und dann nicht so. Ja, in Schlagdistanz, sagen wir es mal so. Bei Laura Philipp wusste man es ja eigentlich vorher schon, ne? Ja, gut, aber sie war ja angemeldet. Also sie hat das ja eine Woche vorher. Gut, Anne Hauk hat ja dann sehr kurzfristig noch abgesagt, aber gut. Was aber auch selbstverständlich da ist, halt alles, was heißt selbstverständlich, aber dann, das ist halt alles auf Hawaii ausgerichtet. Genau, ich kann das super nachvollziehen, ne? Genauso wie beim Jan Frodeno auf der Männerseite. Auch der hat sich gegen Nizza entschieden. Der will sich da jetzt komplett auf Hawaii vorbereiten. Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen, ja. Ja, bei Laura Philipp war es vielleicht auch noch die Verletzung, die sie hatte, ne? Dass man da dann vielleicht nicht, weil sie vorab gezielt nicht, ich sag mal, auf die kurze oder auf die kürzere Distanz dann trainiert hat mit ihrer Schnellkraft. Ja, genau. Weil sie ist ja auch eine starke Läuferin, ne? Das ist, sie hätte viel mehr Intervalle ballern müssen dann. Und jetzt, wenn es nach Hawaii geht, da hat man ja doch ein bisschen mehr Zeit, sage ich mal, sein Potenzial dann zu entfalten. Das sehen wir auch bei den Männern. Ne? Der S-Platzierte ist eher ein Kurzdistanzler. Ne? Das war seine zweite 70.3 Distanz, die er bis dato gemacht hat. Der Zweitplatzierte ist eigentlich, nehme ich mal an, mehr im Hawaii-Training, ne? Der Alistair Brownlee. Da sieht man, da hat man ja so das Beispiel, ne, dass der S-Platzierte da jetzt einfach viel schneller war beziehungsweise viel, viel explosiver und auch auf dem Marathon einfach eine Klasse für sich, ne? Kann man nicht anders sagen. Also wie locker, also wenn wir den Übergang jetzt einfach mal zu den Männern dann jetzt vielleicht machen, was der ihnen da den Halbmarathon gelaufen ist, das sah so spielerisch aus. Das sah wirklich aus, sehr, sehr entspannt aus. Von Anfang an, da saß ich gerade auf der Rolle und habe mir gedacht, meine Güte, ey, so sieht das bei mir aus, wenn ich mit einem Fünfer-Schnitt laufe. Ne? So die ersten Kilometer, ey, dann wirklich, als ich mir dann wirklich den Brownlee dann angeguckt habe, da hat man schon gesehen, der ist auch einen richtig guten Stiefel gelaufen, aber du hast schon gesehen, dass er sich wirklich dann so zum Schluss, hat er schon ganz schön gebissen, ne? Ja, definitiv, und ich meine, der ist ja so in seine Manier ist er sehr schnell angegangen, ne? Darauf ist der Gustav Iden da jetzt nicht eingegangen, sondern ist sein Stiefel quasi dann weitergelaufen, und da muss man sich reinziehen, der ist das Kilometerabschnitte, also der Gustav Iden jetzt zwischen 3:09 und 3:12 oder so gelaufen, ne? Also richtig, richtig, richtig krass, ja. Okay, Jungs, ich muss jetzt mal ganz kurz Ordnung hier reinbringen, denn ihr seid ja schon quasi im Finale. Wir sind im Finale der Männer, ja. Ja, also beziehungsweise auf dem letzten Kilometer. Nee, wir wollen mal ganz kurz mal rüber zum Schwimmen gehen, weil ich habe hier was, also wie gesagt, ich habe nur 90 Sekunden gesehen, also auch bei den Männern. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, aber ich muss sagen, der Sebastian Kienle und Bart Arnautz, die sind 27, also 26,50 und 27 glatt geschwommen. Der fünfte und sechstplatzierte. Und ich habe jetzt gerade mal hier runtergeguckt und selbst der 24. Ich habe ja gerade den schlechtesten ausgesucht, weil es ein Franzose ist. Der Romain Guillemot, der ist sogar noch schneller geschwommen als die beiden und ist 24. geworden. Selbst Patrick Lange mit 23, wo wir später wahrscheinlich auch nochmal. Sag jetzt nicht, selbst ist auch nochmal 2 Minuten. Selbst Patrick Lange, also Patrick Lange hat ein ganz gutes Schwimmen noch hingelegt. Da habe ich mir gedacht, okay, gut aus dem Wasser rausgekommen, dann ist er bei den richtigen Leuten dabei. Nur leider konnte er daraus kein Kapital schlagen. Aber das Schwimmen war gut von Lange. Ja, auf jeden Fall. Der ist 2 Minuten schneller als der Sebastian Kienle gewesen. Was war mit den beiden los? Haben die getunkt oder was unterwegs? Also bei Kienle, wenn ich mir das angucke, von den Pros ist er 34. geworden von insgesamt 40, glaube ich. Ja, ne? Eine ganz, ganz üble Zeit. Und wenn ich mir angucke, was er geschwommen ist, dann auf 100 Metern so 1,25, das hatte ich ja auch in der Gruppe da mal geschrieben, also wenn ich mir dann Adrian und Thomas angucke, was die schwimmen, da sind die nicht weit von entfernt oder sind, sag ich mal, auf einem Niveau, ne? Da hat der auf jeden Fall nicht seit, also das hast du schon ganz gut ausgedrückt, Lukas, da muss irgendeiner von unten mal gezogen haben oder sowas, ne? Für ein paar Minuten. Also irgendwas kommt mir da auch komisch vor. Ich meine, im Endeffekt, ja, die Jungs haben dann natürlich auf dem Bike ziemlich gerockt da noch, ja, also mit einem der schnellsten Zeiten gefahren, obwohl die beiden vorne das dann doch schon dominiert haben. Alle drei. Ich guck gerade, wer war denn der schnellste Schwimmer? Wisst ihr das, wer ist denn als erster aus dem Wasser? Ja, wer denn? Der Überschwimmer halt. Ich sehe, haben gerade gar nicht gesehen. Aber der Alistair Brownlee war ja mit ihm draußen, also gar nicht. Ja, Alistair Brownlee ist auch gut also mit. Josh Emberger ist natürlich die Rede mit 23,15 und Alistair Brownlee mit 23,17 ist schon auch eine krasse Zeit. Dass Alistair Brownlee auch schwimmen kann, das weiß man. Ne? Das ist bekannt. Ich meine, der hat ja auch ganz gut Gas gegeben auf dem Fahrrad. Ne? Also der ist dann natürlich den Berg hochgepirscht, ne? Der Brownlee, also Hut ab. Also der hat da wirklich sich nicht geschont. Und der Einzige, der ihm da die weite Strecken folgen konnte, war Ben Canute. Und den hatte ich auch so ein bisschen auf dem Zettel, weil der ist ja vor, wann war das jetzt, 2 Jahren in Tennessee bei dem 70.3, hat er auch eine ganz gute Rolle gespielt und da war die Strecke ähnlich hügelig, um das so mal zu sagen, und das liegt ihm wohl, ne? Aber wie sich herausgestellt hat, dann kam Rudolphe van Berg und dann vor allem auch Gustav Iden von hinten heran und es sind dann mit Alistair dann alle drei von dann gezogen . Ich muss immer eine ganz, ganz dumme Frage stellen. Wer ist Rudolphe van Berg? Weil ich sehe hier, er hat die schnellste Radfahrzeit. Also ich habe, glaube ich, habe den wahrscheinlich noch nie wahrgenommen, aber ich habe auch noch nie was von ihm gehört, ehrlich gesagt. US-amerikanischer Triathlet. Ja, anscheinend. Aber was macht er denn für eine Distanz normalerweise? Also ist ja, der, dann, der ist vor allem auf der 70. Doch, der macht vor allem 70.3 Rennen. Aber der ist ja halt noch nicht lang dabei. Der Junge ist ja auch ganz, der ist ja, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20. Der ist ja noch relativ jung. Okay, ja, das ist ja wirklich jung. Ja, würde ich jetzt mal schätzen, ohne dass ich jetzt wirklich weiß. Aber würde ich jetzt so, also alt ist er nicht, sagen wir mal so, ohne dass ich jetzt weiß, wie alt ist. Sagen wir mal, er hat noch nicht viele Profirennen gemacht. Genau, und was dazu kommt, und das haben sie in einem Livestream gesagt, Rudolphe van Berg hat, ich glaube, bis zu seinem 19. Lebensjahr, also wirklich sehr lange irgendwie in Nizza gelebt und diesen Berg kennt er wohl sehr gut. Also er kannte diesen Berg in- und auswendig. Ne, ich meine, er kam ja auch aus Este in die Wechselzone. Ne? Also der hat sich ja von Elster Brownlee und Gustav Iden da auf der Abfahrt gelöst, hat so ein bisschen an Vorsprung gewonnen und kam als Erster da zum Laufen. Da kam ihm auf jeden Fall so die Streckenkenntnis, kann ihm zugute. Und der ist ja die Abfahrt ganz schön runtergepirscht. Ne? Was denn, Henning, hast du das noch mitverfolgt? Ja, bestimmt, oder? Ja, also da ging gut das runter. Ja, definitiv. Also da musste ich schon ganz schön schlucken, wie die sich da wirklich vom Sattel wie die Tour de France-Fahrer auf die Stange gesetzt haben und dann sich da vorne drüber über den Lenker gelehnt haben. Also da habe ich mir auch gedacht, ey, das ist schon fast ein Selbstmordkommando da auch runter. Vor allem, weil es ja auch wirklich die Straßen, die Auslaufzone, es gab ja nicht so richtig Auflaufzone, ne? Mhm. Das ist, du bist halt dann, wenn du über die Leitplanke geflogen wärst, wärst du erstmal schön abwärts gekullert, ne? Was auch passiert ist. Ihr sagtet ja auch im Vorgespräch, dass gerade ein Andi Dreiz aus deutscher Sicht es erwischt hat, anscheinend am Fahrrad. Ja, aber der ist über den Asphalt gerutscht, ne? Der hat Schürfwunden und. Ja, na sicherlich, aber ein Age Grouper ist auch rübergegangen und ist 30 Meter in die Tiefe gefallen. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem ist, aber da so müsste man vielleicht auch im Internet nochmal gucken, aber ich glaube, das ist schon ziemlich unangenehm. Der Andi Dreiz hat ja wirklich Glück im Unglück gehabt, dass er in Anführungszeichen nur Hautabschürfungen hat. Ne? Also er sah ja wirklich nicht gut aus. Ich hab heute mal ein Bild gesehen von ihm. Er sah ja schon, ja, doch etwas zerpflückt aus. Ne? Also ein paar Stiche hat er auch drinne. Was natürlich ganz blöd ist, ne? So. Ich meine, wie lange ist es bis Hawaii? 5 Wochen? Und ich meine, der wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was von haben. Gerade so, ne, so Schürfwunden und so weiter, da springst du nicht gerade wieder ins Schwimmbecken. Da wird er, glaube ich, so ein bisschen Trainingsrückstand gerade im Wasser so in Kauf nehmen müssen. Jetzt im Hinblick auf Hawaii. ist natürlich auf jeden Fall ja so ein kleines Hindernis. Ja, definitiv. Also gerade auch wenn es genäht wird, also ich habe ja einen Freund von mir, der hat sich beim vorletzten Liga-Wettkampf hat er sich auch böse hingepackt und hatte Schürfwunden und hat dann unser zweites Jahreshighlight konnte er nicht mitmachen, weil er halt immer noch einen dicken Knöchel hatte und der musste genäht werden und der konnte halt anderthalb Wochen den Knöchel nicht bewegen, weil halt Fäden drinne waren und weil er halt noch geprellt war, weil er dick war, ne? Und sah halt, also ich denke mal schon, dass er zwei, drei Wochen da zu kämpfen hat mit. Aber naja, ist halt ein Profi, der hat vielleicht auch andere Möglichkeiten, was die Ärzte angeht, ne? Mit irgendwelchen Salben oder Therapien oder wie auch immer. Oder die knallen sich einfach über die Wunde Sekundenkleber, dass kein Wasser reinkommt, dann schwimmen sie trotzdem. Ich weiß es ja nicht, was die alles machen. Das könnte natürlich sein. Oder beißt einfach auf die Zähne und springt rein. Ja, oder so. Oder so. Genau, Chlor reinigt ja alles auf die Wunden. Ja, ja, genau. Ja, dann lass uns doch mal zum Laufen kommen. Moment, bevor wir zum Laufen kommen, Sebastian Kienle, so schlecht sein Schwimmen war, lief es beim Radfahren doch schon ganz gut, ne? Also eine knappe 2,20 am Ende. Knapp 3 Minuten, 2,5 bis 3 Minuten langsamer als die Spitze, was jetzt natürlich auch für Sebastian Kienle, ne, so als den Überbiker, den er genannt wird, auch so ein bisschen untypisch ist. Ne? Also es war vielleicht auch nicht so sein bestes Radfahren. Vielleicht war das noch der Schock vom Schwimmen. Nee, der war auf Platz 11, ne? Ja. Sehe ich gerade. Wahrscheinlich also, ist er so ein bisschen das nicht so sein Terrain gewesen, sag ich. Ach, das mal. Weiß ich nicht. Also ich glaube, Berge kann er auch ganz gut. Also das kann ich. Und abfahren kann er auch. Also davon kann man ausgehen. Also wer mich wirklich, was heißt enttäuscht, ist trotzdem immer noch auf einem hohen Niveau, aber wer den Mund vielleicht ein bisschen zu voll genommen hat, sage ich jetzt einfach mal so, war wirklich Patrick Lange. Ne? In dem einen Interview von Trimark, glaube ich, war es, wo er gesagt hat, ja, das ist genau mein Kurs, weil er ist ja halt auch nicht der Größte, er hat ein gutes Leistungsgewicht, das hat er ja auch alles noch gesagt. Ne? Theoretisch ist es sogar ja richtig gewesen für den Kurs. Das habe ich nämlich im Vorfeld auch gehört, dass gerade die Kleinen, der Kurs am besten liegen sollte und da wurde nämlich auch in dem Podcast, wo ich das gehört habe, auch Patrick Lange im Zusammenhang genannt, dass es eigentlich ihm liegen sollte und also ich meine mit einer 2 Stunden 31 ist schon eine fast Viertelstunde Rückstand auf die Spitze und auch so gut sein Schwimmen war, jetzt genau umgekehrt zum Sebastian Kienle. Ja, auch ein ja. Ironman Hawaii Weltmeister hat einen schwarzen Tag und ich glaube, den hat er definitiv da gehabt. Ja. Aber dann hat er eine schwarze Saison, mal ganz ehrlich. Also bis jetzt hat er mich wieder gar nicht überzeugt, wie auch die vergangenen 2 Jahre. Naja, aber wie endeten die vergangenen zwei genau, Jahre? Das ist ja genau das Schlimme daran, ja. Naja, was heißt das Schlimme? Er hat wirklich abgeliefert, wann es dann wirklich, ne? Ja. Dass er gesagt hat, Hawaii letztes Jahr und da hat er ja auch wirklich mal ein Brett rausgehauen, ne? Natürlich, ich will ihm ja nicht absprechen, dass derjenige, der auf Hawaii gewinnt, das auch nicht verdient hat, aber ich findet ihr nicht, dass jemand, der jetzt, sag ich mal, der Weltmeister im Triathlon ist, auch die Distanzen dominieren sollte, zumindest ja, sollte man denken. Aufs Treppchen kommen sollte, also ich meine, er ist glaube ich ja nicht. Auch der Läufer und das ist ja auch momentan das, wo viele, sag ich mal, wohin der Sport sich entwickelt, indem es eher zum Laufsport wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal, die Klappe ziemlich weit aufreißt, muss man abliefern. Ne? Ja, aber ich glaube, er muss ja... Tiefart starten. Ja, ich weiß nicht, Henning, ich glaube, er muss ja, ich meine, er ist ja schließlich Weltmeister, ne? Und wollte sich wahrscheinlich auch zeigen. Ich meine, er ist, Lukas, er ist deine Taktik gefahren, ne? Er hat einfach offen gesagt, er hätte auch ein bisschen tief stapeln können, aber er hat jetzt offen gesagt, hier, ne, ich will hier abrocken. Ich habe jetzt das Interview nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber so wie sie es anhört, ist er das recht offensiv, ne, ist er in dem Interview, ne, hat er jetzt irgendwie sein Vorhaben da geäußert. Da ist er so ein bisschen auf die Nase gefallen damit. Wo du Lukas gesagt hast. Schade. Ja, ja, schon etwas schade, ja, finde ich auch. Und schade auch, dass der Thomas heute nicht dabei ist, weil Lukas, du wirst dich erinnern, und ich weiß nicht, Henning, ob du die Folge gehört hast, da haben wir mit Thomas auch so drüber ein bisschen philosophiert. der Thomas meinte nämlich auch, dass der Patrick Lange abkackt bei einem Rennen. Und ich habe gesagt, nee, also er wird schon in die Top 10 kommen. Und ich habe wirklich gedacht, er wird da schon ganz gut abliefern. Ich meine, der Marathon mit 1,11, da ist er ja dabei. Ja. Ne? Da ist er ja bei den Guten keine dabei. Keine Frage. Da müssen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten, genau. dass er beim Laufen abliefern kann ohne Ende. Also ich möchte jetzt hier auch nicht haten oder sowas, ne? Aber da habe ich mir schon von dem mehr erhofft, dann auch wirklich, dass der, weil ich fand, der Schwimmer hat auch gut abgeliefert. Das ist das Radfahren, ne? Wäre er wirklich gut, genau, wäre er gut auf dem Rad gewesen, hätte der da vorne mitgekämpft und dann wäre es auch nochmal ein richtiges Brett geworden. Weiß ich nicht, ob er um Platz 1 gelaufen wäre, aber der hätte sich dann bestimmt mit dem Kienle oder auch mit dem Brownlee oder mit dem Rudy hätte der sich da noch gebettelt, richtig, ne? Oder halt, oder hier mit dem Blumenfeld. Dass der unter den ersten 5, wenn das Radfahren geil gewesen wäre, mit dabei gewesen wäre. Und das wäre schon cool gewesen. Der hätte auf jeden Fall nochmal sich zeigen können und auch nochmal die Performance, die er dann an Hawaii an den Tag legt, hätte er nochmal sagen können, passt, ne? Können wir einen Haken hintermachen. Ja. Weil also 1,12 da noch auf dem Halbmarathon, ey, das ist natürlich... Und wäre er weiter vorne dabei, dann wäre da unter 1,10 wahrscheinlich auch noch was drin, ne? Weil da hätte er wahrscheinlich noch viel mehr aus sich rausgeholt, als er da jetzt... Ja, ich glaube, das ist ihm auch egal, ob der jetzt 22. wird oder 29. Ich glaube, das spielt für ihn auch keine Rolle. Ja, wäre jetzt auch alles rauszuhauen und am Ende Platz zu sein, bringt den ja auch nichts. Ich meine, er müsste ja auf 10 verlaufen. Ich sag mal so, es ist schon interessant, so ab Platz 5 mit Kiele bei 4 Stunden kommen sie ja wirklich im halben Minutentakt kommen sie ja rein. Also die Abstände sind da ja nicht groß. Theoretisch könntest du nur weit nach vorne laufen mit einem richtig guten Marathon, aber man sieht ja auch sein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, ist der Marathon, nicht der Halbmarathon. Ja, da kann er besser, wenn die längeren Distanzen, da kann er besser seine Geschwindigkeit oder sein Ausdauervermögen ausspielen als jetzt auf diese Distanzen, weil den schnellsten Marathon hat er ja trotzdem nicht gelaufen. Ja, und da waren einige noch vor ihm. Von daher, also wie gesagt, die längeren Distanzen sind da schon interessanter für ihn. Nur mal ganz kurz wollte ich noch sagen, was Adrian sagte, ich würde niemals jemanden ankreiden, der jetzt offensiv nach vorne geht und sagt, ich werde, keine Ahnung, das und das rausholen oder ich will vorne mitlaufen, das würde ich sogar eher hoch anrechnen. Wenn man dann natürlich am Ende so weit nach hinten fällt, ist das natürlich dann ärgerlich für einen, aber ich würde ihn das nicht ankreiden. Was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass er während der Saison eigentlich nie zu sehen ist und nur an einem Tag performen kann, ist für mich halt auch nicht wirklich dann der Champion schlechthin, so weißt du, ich meine. Weiß ich nicht, ich finde das eigentlich nicht schlecht, wie er das macht, dass er sich halt so aus der Öffentlichkeit ein bisschen rauszieht. Da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten, dass der Frodeno sich ja als Marke etablieren will oder hat er ja auch schon sich etabliert, um da einfach noch ein zweites Standbein zu machen. Deswegen glaube ich, ist er so öffentlich auch präsent. Dazwischen steht dann halt so ein Sebi, der so ein bisschen semi-präsent ist, ne? Der gibt zwar was von sich preis auch und macht dann auch so ein paar Sachen. Gut, der hat auch einen Sponsor wie Red Bull, muss man natürlich auch sagen. Genau, da muss er das sicher vielleicht auch machen, weil Red Bull ja doch in den Medien sehr präsent ist. Aber der Frodeno macht schon mehr als Sebi, ne? Und Sebi macht schon mehr als Patrick Lange. Was ich aber auch nicht verkehrt finde, weil... Also ich möchte ihn das auch nicht ankreiden, dass er dann sagt oder also dass er sagt so, ich hau jetzt hier einen raus. Aber es ist, ich sage auch immer, Hochmut kommt vor dem Fall. Heißt das so? Ja, ne? Ja, das heißt so. Ja, und manchmal denke ich mir, weil ähnlich hatten wir es halt auch in Frankfurt, ne? Ja, aber dazu nochmal kurz zwei Sachen. Zum einen, er ist halt der Weltmeister und auf ihm halt wird besonders geguckt. Ne? Und jedes Rennen wird genauso, ne, wie wir das gerade machen, wird jedes Rennen wird halt so, weil im Endeffekt guck mal, Horst Reichel, ich meine, ist auch kein Schlechter, ne, aber der kam als 34. Ne, ins Ziel. Ne? Gut, man könnte jetzt sagen, die zwei kannst du nicht vergleichen, weil der eine ist ja Weltmeister. Genau, das ist halt der Punkt. Ne? Patrick Lange ist halt der Hawaii Champion und darauf wird er halt gemessen. Man muss sich mal das Feld angucken, jetzt auf Nizza, das sind die besten Kurzstreckler mit Gustav Iden, Christian Blumenfeld, ne, der Javier Gomez, der dieses Jahr auch noch immer auf der Kurzstrecke unterwegs war, Bradwell Wise, ne, ein super Xterra-Athlet, also da ist die gesammelte Elite aus Kurz- und Langstrecke zusammen. Plus, ich meine, du hast da so viele Top-Athleten wie wahrscheinlich nur noch auf Hawaii da zusammen. dass da der eine oder andere, wenn er da halbwegs schlechten Tag erwischt, dass er da so nach hinten gereicht wird wie der Patrick Lange, dann ist das ja auch klar. Ne? Mal ganz unabhängig davon, dass er wirklich, dass das Radfahren irgendwie grottenschlecht war. Ne? Weil ich glaube, da will er es ja immer zeigen, ne? Weil man sagt ja immer, oh, auf Hawaii hast du dich ja ziehen lassen. Das wird immer so ein bisschen nachgesagt. Das war wahrscheinlich sein Problem. Der Andreas Dreiz musste ja raus. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass er auf Hawaii, was heißt ziehen lassen? Der ist, der war im Reglement, ja, hat ja, er sich klar. dran gehalten und fertig. Ja, die ne? waren vor allem, und das war da, auch Taktik, da war ja auch ne? Braden Curry dabei und da hat er ja auch was davon. Ne? Und wir waren noch dabei. Also, die zwei waren da nicht alleine. Also, meiner Meinung nach. Matt Russell war, glaube ich, noch dabei. Ja, Matt Russell war nämlich auch, glaube ich, der erzählt hat, dass die beiden sich ständig. Nee, Braden Curry hat das erzählt. Braden Curry hat das in einem Interview gesagt. So. Mit in einem Podcast hat er das erzählt, dass die sich ganz klar Zeichen gegeben haben. Gut, man kann das nur so, ne? Man kann sich dabei denken, was man will. Ne? War es so oder war es nicht? Hatte Braden Curry da jetzt, wollte da was, ne? Hatte da was gesehen, was jetzt nicht so war? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sehe das gar nicht so negativ, ne? Weil am Ende des Tages musst du ja den Marathon da in der 40 Grad Hitze laufen auf Hawaii und da hatte einfach Patrick Lange abgeliefert. Ne? Und da, ja, ist, das da stimmt. ist er, ne? Radfahren hin oder her, da hat er sich nach vorne gekämpft und sauber abgeliefert. Aber ich meine, so 70.3 ist halt ein bisschen was anderes. Ne? Ich finde auch, der Patrick Lange ist halt ein, das ist ein Athlet, dem liegt Hawaii. Ne? Das ist einfach sein Rennen. Das hat sich schon in Texas gezeigt. Der war ja auch die letzten zwei Jahre in Texas da am Start. Und das Ding hatte dann auch gewonnen. Ne? Da, auch in ähnlichen Bedingungen wie auf Hawaii. Also das liegt ihm. Er hat ja auch dieses Jahr 70.3 in Vietnam gewonnen. Lukas, du weißt ja, was für Bedingungen in Vietnam herrschen. Das liegt ihm. Also in Vietnam war ich nicht laufen, das war mir dann. Genau, das liegt ihm, ne? So dieses wirklich sehr schwüle, ne, sehr heiße Wetter, das ist so sein Ding, ne? Das, und genau so ist es halt auf Hawaii, ne? Das ist einfach sein Ding. Und ansonsten ist die Dichte wirklich sehr, sehr hoch, ne? Und das sieht man jetzt auch an dem Rennen. Du sagst es ja, ne? Ab der 4-Stunden-Marke kommen die ja wirklich in Sekunden, kommen die da quasi rein. Ja, halb Minuten, sagen wir es mal so. Also, ja, klar, auf jeden Fall. Also ich sage, aber es ist halt, glaube ich, auch auf jeden Fall für Patrick Lange auch selber enttäuschend, wenn man sieht, dass wie viele dann da halt davor waren. Und in Frankfurt musste sich ja damals schon die Blöße geben, sich von den beiden anderen deutschen Koryphäen überholen lassen. Also es ist bis jetzt, glaube ich, nicht seine Saison und ich glaube, der wird mit genug Schaum vor dem Mund in Hawaii aufschlagen und wird da nochmal. Ich hoffe es für mich als Zuschauer, da bin ich ja ein bisschen egoistisch gerade. Ja. Weil das, ja, das ist, weißt du, wenn die drei da vorne mitlaufen, ne, dann ist es schon ein geiles Ding. Und am geilsten wäre natürlich, wenn die drei noch um die ersten drei Plätze laufen. Ja, so ein Iron War 2.0. Ja, also ich hatte mich so ein bisschen drauf gehofft, dass auch Sebastian Kienle zumindest von der Form her so weit mitspielen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich seine Leistung hier jetzt in Nizza, obwohl die eigentlich vom Radfahren her und vom Laufen her, gerade vom Laufen her, sehr positiv aussieht. Aber ich weiß nicht, was beim Schwimmen passiert ist, ohne Scheiß. Also das, wenn er das in Hawaii abliefert, dann hat er null Chance, da wieder dran zu kommen. Aber er hatte halt im Vorfeld auch gesagt, unter den ersten fünf, bei der Leistungsdichte, was ihr gerade auch gesagt habt, ist für ihn, da kann er das, kann er seine Form, da kann er einen Haken hintersetzen. Natürlich wäre er jetzt nochmal 3-4 Minuten schneller geschwommen, wäre er halt wirklich weit vorne mit dabei gewesen, ne? Oder wäre er vielleicht auch unter den ersten drei, dann wäre es ein spannender Kampf gewesen zwischen 3, 4, 5. Also ersten drei könnte er, ja, also hätte er schaffen können. Weil dann wäre er, glaube ich, auch nochmal ein bisschen gepusht, wenn er die anderen noch sieht, ne? Ja, weil laufen und beißen kann er ja auch, ne? Vom Laufen her hat er ja 3 Minuten auf Rodolfo van Berg aufgeholt. Also er ist ja 1,12 gelaufen und er 1,39, also von daher, also Sebastian Kienle. Von daher, möglich wäre es gewesen, aber gut, hätte, wäre, wenn, gell? Oder ja. Wie andere schlaue Leute sagen, hätte Fahrradkette. Nichtsdestotrotz war auf jeden Fall, wie ich es von euch höre, ein sehr interessanter Wettkampf. Und eine Sache wollte ich gerne nochmal erwähnen. Gustav Iden war einer der wenigen. Bitte? Ich wollte auch gerade nochmal auf ihn zu sprechen, aber komm, egal, komm, erzähl. Gustav Iden war einer der wenigen Athleten, der mit einem Rennrad unterwegs war. Die meisten sind mit Triathlon-Bikes gefahren. Gustav Iden hatte ein Rennrad mit einem Triathlon-Aufsatz. Fand ich eine gute Wahl. Ich habe jetzt sonst, von den Männern habe ich da jetzt sonst keinen gesehen. Also Christian Blumenfeld. Also Profis. Sein, bitte? Also Profis aber. Ja, klar, wir reden ja von Profis. Christian Blumenfeld, sein Trainingskollege, der ist ja, glaube ich, auch eine Zeitfahrmaschine gefahren. Den hat man aber beim Radfahren kaum gesehen. Erst beim Laufen dann. Und der sah übrigens ganz schön fertig aus. Also als der ins Ziel kam, der kam kurz vor Sebastian Kienle und der taumelte wirklich durch die Ziellinie. So habe ich Blumenfeld auch noch nie fertig gesehen. Also das war schon recht heftig. Und da kam ja, aber der Blumenfeld ist ja auch ein ganz schöner, ich sag mal so, für einen Triathleten ist der schon ein ganz schöner Brocken. Ja, so ein Kugelblitz. Also sieht aber so aus. So ein Kugelblitz. Aber sieht er so aus, oder? Also, ja, klar. Also man kann ja nicht behaupten, dass der eine sportliche Figur hat, aber was der da auf dem Asphalt zaubert. Man muss aber dazu sagen, ich glaube vor 2 Wochen war das, da haben die beim ITU oder so, die beiden, Iden und Blumenfeld, das Ding gerockt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es genau in derselben Konstellation ist, 1 und 2, Blumenfeld war, glaube ich, Erster. Ja, oder umgekehrt, genau. Einer von den beiden hat das Ding nämlich dann am Ende gerockt. Also da, die hatten davor schon einen harten Wettkampf sich geliefert und dann haben sie hier jetzt auch wieder ganz schön abgeliefert. Und ich glaube, das hat ihn dann, hat er am Ende doch gemerkt, dass das ein bisschen vielleicht zu viel war als der Blumenfeld zumindest, aber 1,9, gut, 1,10, sagen wir es mal so, 1,59 ist schon auch eine krasse Leistung. Da würde ich ja gut, aber das weiß man von Blumenfeld, dass er das kann. Ne? das weiß man. Also nur, was mich halt gewundert hat, ist, ich habe den noch bei keinem Wettkampf so fertig gesehen. Also der musste schon ordentlich beißen. Ne? Und dann hat man den Kindler gesehen, der sah relativ entspannter und der kam relativ entspannter ins Ziel. Und vor allem, und was ich mir gedacht habe, also der Kindler kann jetzt laufen und ich bin echt gespannt auf Hawaii, das Duell mit Frodeno, also wirklich, ich meine, bis jetzt hat... Nee, ich lache gerade, weil du sagtest, er kann jetzt laufen, als könnte es vorher nicht so was. Ja gut, letztes Jahr Hawaii, ne, die Verletzung am Fuß, aber ansonsten war halt Sebastian Kindler ein guter Läufer, aber nicht der Beste, aber ich muss sagen, jetzt nach Nizza gehört er mit zu den Besten. Ne, also er hat, glaube ich, auch die zweitschnellste Laufzeit des Tages nach Gustav Iden. Ja, hat er. Und ich meine, der hat ja Javier Gomez stehen lassen. Ne? Die sind ja zusammen, mehr oder weniger zusammen aus der Wechselzone. Der hat ihn stehen lassen. Der hat einen Bad Anu gut Zeit abgenommen. Mal ganz zu schweigen von all den anderen. Aber da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das auf Hawaii entwickelt. Ne? Also das... Das wird wirklich sehr spannend, weil da hat er ja vor 2 Jahren ne, das Duell mit Jan Frodeno, wo sie da eine Zeit lang zusammengelaufen ist und Frodeno dann irgendwann eben davongelaufen ist. Ich glaube, das wird jetzt so, sollte das in der Konstellation nochmal vorkommen, wird es, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Wer ist denn der bessere Radfahrer von den beiden eigentlich? Wow, von wem? Gute Frage. Von wem jetzt? Kindle und Frodeno? Ich könnte das jetzt gar nicht bewerten. Ich würde sagen, von Kienle, oder? Ja, man sagt dem Kienle nach, ne? Es ist ja so der Überbiker, aber ich meine, Frodeno kann ja auch Rad fahren, also so ist es nicht. Natürlich. Ja, wollte ich gerade sagen. Natürlich, es ist ja jetzt nicht, dass ich sage, der lässt den da stehen und nimmt ihn 5 Minuten auf, das nicht, aber ich meine, wenn du denn am Ende eine halbe Minute auseinander hast, dann ist derjenige, der da eine halbe Minute rausgefahren hat, auf jeden Fall der bessere Radfahrer. Das Ding ist, auf Hawaii muss man sich auch ein bisschen taktisch klug verhalten, ne? Und je nachdem. Ja, ich mein, da ist Frodeno natürlich der Meister. Frodeno, genau, ist einmal der Meister und zweitens ist er der bessere Schwimmer und auch so immer in einer besseren Position im Endeffekt. Der Kindle muss immer zu ihm erstmal aufschließen. Genau, ne, oder zu das Spitze. Ist oft das Problem, ja. Genau, und also das Aufschließen von hinten. Genau, und das kostet natürlich auch Kraft, ne, gerade auf Hawaii. Und gut, hätte, ne? Aber so ein bisschen besserer Schwimmer wäre der Kindle, dann wäre der, glaube ich, mehr wie einmal Weltmeister gewesen jetzt. Ja. Ich hätte ja gesagt, das liegt vielleicht daran, dass Nizza so ein hoher Wellengang ist, aber ich kann mir vorstellen, in Hawaii ist es nicht weniger ohne. Nein, das darf ich sagen. Aber ich will mal ganz kurz, Ich will noch mal ganz kurz auf das, was du sagst mit Blumenfeld und Kienle, ja, wie die ins Ziel kommen sind. Ich habe mir dabei, wo du das gerade ausgeführt hast, gedacht, naja, der eine ist halt der Langdistanz-Triathlet, der schon wie viele Ironmans gemacht hat, und der andere ist halt eher der Kurzdistanzler, ja, also, und da ist man vielleicht von diese Länge auf diesen hohen Niveau. Ja, aber das war ja nicht Blumenfelds erste Mitteldistanz, ne? Der ist ja auch schon. Das sag ich ja nicht, letztes aber Jahr bei Rhein. Der eine läuft halt Halbmarathon 1000 Mal, ja. Der andere hat vielleicht erst seinen 4. oder so. Ja, wobei ich glaube eher, ich würde das eher so sehen, dass der Kurzdistanzler auf der Halbmarathonstrecke Vorteile hat gegenüber den Langdistanzlern. Das kann man vielleicht, das kannst du halten wie ein Dachdecker, glaube ich. Ich glaube so, diese Kluft oder dieses Gap zwischen Kurzdistanzler und Langdistanzler, also sprich jetzt wirklich, also die komplette Langdistanz, da in der Mitte steht ja die 70-3-Distanz und da hat er ihnen auf jeden Fall ganz klar bewiesen, dass er nicht mehr weit davon entfernt ist, ein guter Langdistanzler zu werden. Weil er schwimmt auch ziemlich gut und den würde ich jetzt einfach mal unterstellen, den Eden, dass der nicht viel langsamer beim Schwimmen wird. Ja, aber beim Radfahren kann ich es nicht sagen und beim Laufen, glaube ich, zieht er das Ding auch durch. Jetzt nicht in dem Tempo, aber ich denke mal, im Laufen ist er auch. Aber Henning, ich glaube, die 90. Die Tatsache, dass ein Kurzdistanzler die 70.3 gewonnen hat, zeigt eigentlich schon, dass die Kurzdistanzler da irgendwie so ein bisschen im Vorteil sind. Weil das ist ja auch das, was ich gesagt habe zu Eden und Brownlee. Brownlee befindet sich in der Vorbereitung auf Hawaii. Ne? Er startet dieses Jahr auf Hawaii. Und ich nehme jetzt einfach mal an, sein Schwerpunkt liegt auch da. Ne? Also es ist nicht die 70.3, es ist Hawaii. Und darauf ist das Training ausgerichtet. Und das hat man halt in dem Halbmarathon vor allem auch gesehen. Auf dem Fahrrad gar keine Sache. Ne? Da sind die fast die gleiche Zeit gefahren. Aber beim Laufen war einfach innen spritziger. Ne? Und das ist das ja. Weil meiner Meinung nach ist die Kluft zwischen Kurzdistanz und 70.3 kleiner als zwischen 70.3 und Langdistanz. Das Training für die Langdistanz baust du anders auf als jetzt. Ein Kurzdistanzler kann 70.3 machen. Also das Training ähnelt sich da schon sehr. Ne? Okay. Man hat einfach, ne, den Eden angesehen, wie spritzig und wie schnell, ne, und wie leicht das aussieht. Ne? Und Brownlee war halt etwas. Ja, oder halt auch, ne, auch die anderen Langdistanzler, ne, den siehst du. Aber dann schwierig doch, ganz schwierig dann doch zu sagen, wenn es beim Blumenfeld und Kienle genau andersrum war. Also theoretisch. Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Du darfst das jetzt nicht von einer Person abhängig machen. Die Tatsache ist, dass Blumenfeld so ins Ziel getaumelt ist, das kann ja an 10.000 verschiedenen Sachen liegen. Wir wissen ja nicht, wie hat er geschlafen, wie was für eine Tagesform er hatte, ne? Wie verausgabt hatte sich jetzt auf dem Bike. Das hat so viel, da spielen so viele Komponenten mit rein. Ich meine jetzt grundsätzlich, ne? Grundsätzlich gesehen, jetzt irgendwie nur auf dem Blumenfeld bezogen, ist das, okay. Dann sprechen wir jetzt mal von dem X-Man des Triathlons, Jan Frodeno. Ja. Der hat doch im Allgäu war das doch, hat er doch auch die olympische Distanz gemacht. Ja, wobei ja Allgäu ja. ist jetzt halt, ne, so ein das ist ja schon wirklich schon fast hochalpin, gerade was auch die Strecke angeht, ne? Ja, aber da hat er halt auch, also wenn man jetzt von der Kluft spricht, ne, also natürlich der Jan Frodeno ist für sich eine eigene Marke. Genau. So wie Daniela Rief, ne, aber da hat er auch mal den Kurzdistanzlang gezeigt, oder was hat denn der Buschütten, ist er doch auch angetreten. Da hat er auch mal gezeigt, dass ein Langdistanzler auch auf so einer Kurzdistanz dann doch mal kurz den längeren Atem hat. Ja, aber, ne? Das, aber so wie du sagst, also Frodeno ist halt, ne, das ist halt ein Ausnahmeathlet, der jetzt alles gewonnen hat, ne, was man in Triathlon gewinnen kann. Ja, also klar, da gebe ich dir recht, natürlich. Und ob jetzt Buschitten oder sonst wo, ich glaube, der rockt auf der olympischen Distanz wie auf der 70.3, wie auf der Langdistanz. Aber wie viele andere können das auch von den Langdistanzlern? Außer ihn. Ne? Genau, das ist halt, also ist halt auch so krass so zu sehen, ne? Weil wenn du sagst so, du hast ja da auch ein bisschen mehr Ahnung durch dein Trainer-Dasein, dass du sagst, die Kluft zwischen Kurzdistanz und 70.3 ist nicht ganz so groß wie zwischen 70.3 und Langdistanz. Mhm. Magst du auch recht haben von der von den Trainingseinheiten und alles, aber dass dann einer kommt und sagt, okay, 70.3 lasse ich dieses Jahr mal aus und gehe jetzt mal komplett auf so eine Sprintdistanz und rotzt da alles raus, was geht und gewinnt das Ding auch noch mit Pauken und Trompeten, obwohl er halt auch in der Vorbereitung für Langdistanz ist schon faszinierend eigentlich. Klar. Denn und Ausnahmen bestätigen immer die Regel, ne? Das ist einfach so. Ja. Ne? Das ist klar. Und da du wirst ja immer irgendein Ausnahmeathlet oder jemand haben, der dann jetzt irgendwie, ne, doch das Gegenteil beweist. Aber grundsätzlich so vom Training her, ich meine, wenn du jetzt nur olympisch machst und auf 70.3 gehen willst, ist das kein großes Ding. Also vom Schwimmen zum Beispiel auf jeden Fall nicht, ne, würde ich jetzt sagen. Ja. Von der Schwimmdistanz, aber auch von der 400 Meter Unterschied. Ich meine jetzt so grundsätzlich auch von der Traininggestaltung, ne? Du brauchst schon, okay, auf die 70.3 schon ein bisschen die Spritzigkeit, ne? Das hast du ja ganz klar gesehen. Und die Umfänge, man muss sich auch mal die Umfänge anschauen, was die Jungs fahren für die Mitteldistanz. Die sind schon nicht ohne, ne? Also das das ist jetzt nicht einfach so, ne, so Larifari-Training, das ist ja schon, ne, die kloppen ja, da schon natürlich Stunden ohne Ende dafür, ne, also gut, da kann man sich jetzt natürlich stundenlang drüber unterhalten, aber ja, wie gesagt, ich finde, die Kurzdistanzen sind einfach etwas spritziger, ne, das müssen die auch sein. Ja, der Ihnen hat es halt bewiesen, ja, ne, was er da hingelegt hat, ja, das kann man ja nicht anders sagen. Definitiv, ja, ja. Gut, dann machen wir doch mal hier einen Punkt. War doch noch eine anregende Diskussion. Und lassen wir die WM hinter uns. Ja, ich finde es ganz cool, dass die halt auch immer wechselt. Ja? Von daher hast du auch immer so ein bisschen verschiedene Terrains, sage ich jetzt mal. Letztes Jahr war es Südafrika. Und ich finde das halt auch daher interessant, weil du das halt wirklich dann beweisen kannst, auch über verschiedene Strecken. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel ein Patrick Lange Hawaii gut dominieren kann, dann kann er halt auch mal Weltmeister werden. Wenn er jetzt die Weltmeisterschaft in der Langdistanz woanders wäre nächstes Jahr, dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Ja, trotzdem, interessantes Format und wie ihr seht, auch sehr viel Gesprächsstoff dafür. Wir gratulieren Gustav Iden zu einem überraschenden Sieg, weil ich glaube, keiner von uns hat den vorher auf 1 getippt. Nee, ich glaube, Gustav Iden selbst hätte nicht gedacht, dass er das gewinnt. Und ich muss sagen, ich habe mir bei diesen Highlights, die ich mir angezogen habe, die gab es natürlich auch die Zieleinläufe und Gustav Iden hat sich natürlich gefreut wie ein Schnitzelkönig. Der Alistair Brownlee sah ein bisschen bedient aus und der Rodolfo van Berg hat natürlich alle übertroffen. Ich glaube, der hat es am wenigsten erwartet und hat dann hat einen riesen Terror gemacht, als er im Ziel war. Da habe ich mich schon sehr für ihn gefreut, obwohl ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber so sollte sich auch einer über den dritten Platz freuen. Gut, dann würde ich sagen, wir bedanken uns beim Henning, dass er so kurzfristig Zeit gefunden hat. Es war nämlich sehr kurzfristig. Ja. Ja, super, dass du dabei warst, Henning. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Immer wieder gern. Genau. Und dann würde ich sagen, Adrian, hast du noch was? Nee, wir beenden die Folge. Ja, oder? Hiermit. Gut. Ich habe keine weiteren Themen. Alles klar. Alles klar. Henning? Ich bedanke mich bei euch. Immer wieder gern. Also wie gesagt, wir hören dich immer wieder gern und ich glaube, wir haben noch keine schlechten Zuschriften bekommen, dass wir dich nicht mehr einladen sollen, von daher. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, bleibt auf jeden Fall. Wir haben positive Zuschriften bekommen mit deinem Moin, wirst du immer sehr gern gesehen hier. Gut, Spaß beiseite. Wir wünschen euch noch ein schönes weiteres Training und viel Spaß beim Weiterlaufen und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüssi. Diese Episode des Wechselzone Podcasts wurde euch von Brain Effect präsentiert. Das Recharge von Brain Effect ist ein Regenerationsgetränk, das gemeinsam mit Sportswissenschaftlern entwickelt wurde, um die Anpassung und die Regeneration des Körpers zu unterstützen. Es beinhaltet Aminosäuren, Magnesium, Zink, Selen und viele weitere wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Das Ganze ist ohne Zucker und Farbstoffe und 100% vegan. Wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf brain-effekt.com Und von uns, von der Wechselzone, gibt es einen Gutscheincode, Wechselzone 20, Wechselzone groß geschrieben. Viel Spaß!